Beethoven. Und sie ist dann ganz entsetzt. Das musst du zurücknehmen schon. Das geht nicht. Naja, klar. Grete Sultan kommt ja nun wieder noch aus einer anderen Generation. Und dass sie sich so für Cages Musik dann später eingesetzt hat, ist erstaunlich genug. Und sie hat ja tatsächlich diese extrem schwierigen Etudes Austral irgendwann dann auch komplett uraufgeführt. Und Sabine Liebner hat das eben auch getan, jetzt natürlich einige Jahrzehnte später. Und sie ist eine fantastische Pianistin, die das gesamte Repertoire dieser New York School mehr oder weniger komplett drauf hat, kann man so ungefähr sagen. Und sie wird eben einen Abend gestalten, in dem sie einige Stücke aus diesem Umkreis spielt, eben zwei Stücke von Christian Wolff, ein Stück von Morton Feldman, ein Stück von John Cage, eben aus eine Etüde aus den Etudes Austral. Und es wird dann kontrastiert mit, ja, sozusagen Zeitgenossen, die aber mehr oder weniger ganz woanders herkommen. Der eine vielleicht noch ein bisschen weniger, Stockhausen, unser sozusagen unser Nationalheiliger auf diesem Gebiet. Damals, ja. In Klammern. Von dem wird sie spielen das Klavierstück Nummer 7. Das ist insofern interessant, weil es für Stockhausen vielleicht fast ein bisschen untypisch ist. Es hat ungewöhnlich viele Einzelklänge und Pausen und vom Timing her verbindet es sich relativ gut mit den sparsamen Stücken aus der New York School. Und dann als extremen Kontrast die 6. Sonate von Galina Ostwolskaja. Die ist nicht sehr lang. Galina Ostwolskaja hat insgesamt ja nicht sehr viele Stücke geschrieben. Die hatte wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang keinen Kontakt zur New York School, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Also da gibt es sozusagen keine direkte Verbindung, sondern eigentlich nur, dass es eine Extremposition aus einem ganz anderen gesellschaftlichen und politischen Umfeld. Und diese 6. Sonate, also in meiner Erinnerung, ich habe sie jetzt länger nicht mehr gehört, besteht sie aus einer Kette von extrem lauten Akkorden, die scheinbar nicht zu enden scheinen. In Wirklichkeit ist das Stück nach 6 Minuten vorbei, aber es klingt so, als würde es ewig dauern. Und es ist eine sehr extreme Musik. Mhm. Viel extremer kann man am Klavier kaum werden. Okay. Das ist, finde ich auch, also... War das jetzt die Entscheidung von Sabine Liebner, was sie spielt, oder habt ihr so mit ihr kommuniziert? Wir haben mit ihr kommuniziert. Ja, wir haben ihr schon Freiheiten. Wir haben ihr natürlich völlige Freiheiten gelassen, aber es war schon unsere Idee, da einen Kontrast herzustellen. Mhm. Jetzt nicht sozusagen ein reines, in Anführungsstrichen, Aquarium aus den 70er Jahren der New York School hier aufzustellen, sondern Spannung in diesen Abend reinzubringen. Also es ging ja auch, also durch Wolff, wegen Wolff ging es um die New York School. Es geht ja nicht primär darum, aber ich glaube, es war, weil sie auch so eine Spezialistin dafür ist. Sie hat jetzt gerade kürzlich, während wir manchmal kommuniziert haben, das Gesamtwerk von Stockhausen eingespielt. Sie hat Feldman komplett, glaube ich, eingespielt. Sie hat eigentlich auch fast alles von Cage drauf, wie du so gesagt hast. Sie hat viele Sachen von Wolff und Brown uraufgeführt noch. Wir haben den Tag Past and Presence genannt. Das war so ein bisschen so eine Idee von mir. Also, es ist ein Blick in die Vergangenheit. Und der ist, glaube ich, eher in dem Sinne bewusst gewählt. Nicht nur, weil sie dafür sich jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten spezialisiert hat, sondern weil man bei Christian Wolff halt auch merkt, dass der schon so lange da ist. So einen Blick zurückzuwerfen. Ne? Und das ist, also ich persönlich freue mich wahnsinnig auf das Konzert, weil ich kenne fast alle Stücke und ich glaube, dass das ein absolutes Highlight werden wird am dritten Tag auch. Ja, also ganz sicher. Genau, dritter Tag, das soll auch das Stichwort sein, nochmal ein bisschen den Überblick zu konkretisieren. Wir sprechen vom dritten Tag des Club Katarakt Festivals, Freitag, den 15.01.2015. Die Konzerte finden statt im Kampnagel, Jahresstraße 20, ist sicher allen bekannt. Und da in den Räumen, ich vergesse immer die Hallen, wie die heißen. Ja, das ist eigentlich die Halle, die oft bespielt wird, ist die KMH. Das ist, hieß, glaube ich, mal KX. Dann jetzt KMH, Kampnagel Music Hall. KX war aber anders. Das war, aber das war auch eine Galerie, aber früher, egal. Auf jeden Fall, neben der KMH sind links und rechts zwei eigentlich Probebühnen, die P1 und die K4. Und wir haben diese drei Hallen. In der Eröffnung nutzen wir sie alle drei. Die Türen zwischen den Hallen sind offen und jetzt an den mittleren Tagen spielen wir sie zwar auch, aber nicht zusammen. Genau. Ja, Sabine Liebner wird den dritten Tag starten um 19.30 Uhr, halt mit diesem Programm, über das wir gerade geredet haben. Wir haben auch ein Klangbeispiel oder eine Aufnahme von ihr mit. Und also, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht so an mich reißen, aber vielleicht kann man die mittleren Tage auch einmal kurz zusammen so angucken, denn wir haben einen relativ jungen Hamburger Komponisten am zweiten Tag, Sascha Lino Lemke, der auch um 19.30 Uhr ein Porträtkonzert hat, auch mit einer Welturaufführung, die er für Katarakt geschrieben hat oder noch schreibt, keine Ahnung. Und diese beiden Konzerte, das sind die Hauptkonzerte der mittleren Tage. Und die werden kombiniert mit so Konzerten, die später stattfinden, so gegen 22 Uhr. Ja, vielleicht kommen wir da noch gleich dazu. Aber du hattest gerade von der Aufnahme gesprochen. Dieses John Cage-Stück, Music for Piano Nummer 37 bis 52, ist das eine Einspielung von Sabine Liebner? Ja. Okay, dann lass uns das mal anhören, damit wir wieder ein bisschen in die Musik reinkommen. Thank you. Thank you. Gut, da sind wir gleich übergegangen zu einem Stück, zu einer Interpretation oder einem Ausschnitt eines Stücks von Sascha Lino Lemke, der nach dem Stück von John Cage, interpretiert von Sabine Liebner, ein Stück von, eine Komposition von Sascha Lino Lemke. Und Sascha Lino Lemke ist sozusagen im Mittelpunkt oder der Komponist des zweiten Club Katarakt Festival Tages. Am Donnerstag, den 14.01.2015. Es fängt schon an um 18 Uhr dann mit einer Lecture, wo er, also Sascha Lino Lemke, seine Arbeit vorstellt, und 19.30 fängt es dann mit den Konzerten an. Genau, er ist so der, ja, man könnte schon sagen, der zweite Composer in Residence. Ja. Das haben wir die letzten Jahre auch eigentlich immer so gemacht, dass wir den Fokus auf, ja, erstmal zwei sehr unterschiedliche Komponisten gelegt haben hier bei Wulff. Und Sascha ist einfach auch allein vom Alter her, glaube ich, ein starker Kontrast. Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Das Stück, was wir eben gehört haben, And Even Further Conversations with Myself, von 2005, ist für Bariton, Saxophon und Computer. Und wir haben eben auch beim Hören kurz drüber geredet, dass neben vielen anderen Dingen, über die wir auch noch reden werden, dass bei Sascha Lino Lemke halt die eine andere Art von Kommunikation oder Interaktivität als bei Wulff auch im Zentrum steht, nämlich zwischen dem Computer und den Interpreten, also mit der Möglichkeit, mit Max MSP sehr schnell von Computerseite, sage ich mal, und von Komponistenseite, der meistens dahinter sitzt, zu reagieren auf das, was live geschieht, haben wir eine ganz andere Situation. Das Konzert, was er als Porträtkonzert haben wird, wird verschiedene Stücke in dieser Konstellation präsentieren, die sehr unterschiedlich sind und halt auch an verschiedenen Plätzen im Konzertsaal passieren werden. Also es wird zwar nur eine Halle sein, aber es wird kein Frontalkonzert, sage ich mal, sondern sowohl visuell als auch klanglich wird es den Saal ganz bespielen. Okay, also das sind praktisch Konzerte mit, ich glaube, gar nicht so großen Besetzungen, oder? So. Na, alles in allem sind es schon eine ganze Menge Musiker. Die einzelnen Stücke haben jeweils ganz unterschiedliche Besetzungen. Sie sind alle nicht sehr groß besetzt. Das größte ist, glaube ich, dieses Cello-Konzert, was aber auch eine kammermusikalische Besetzung hat, mit einem konzertanten Cello. Das sind und neun Musiker insgesamt. Es geht bei mehreren Stücken, da gibt es eine Interaktion mit audiovisuellen oder mit visuellen Mitteln. Sascha Lino Lemke benutzt nämlich sehr häufig Kameras, mit denen er die Interpreten aufnimmt und dann zeitversetzt und bearbeitet wieder projiziert, sodass sie sozusagen mit ihrem eigenen Doppelgänger interagieren. Und diese audiovisuelle Komponente, die ist ja auch was generell für den Club Katarakt eine wichtige Rolle spielt. Es sind eigentlich in jedem Jahr immer Leute da, die entweder ohnehin ganz stark mit Video arbeiten oder das mit einbeziehen, und Sascha Lino Lemke macht das auf seine eigene Weise auch eben. Und der Titel, den wir gerade gehört haben, Further Conversation with Myself, bezeichnet ja auch schon sowas, eine Art Selbstgespräch, das in diesem Fall durch den Computer gebrochen und gefiltert ist. Und der Solist, eigentlich ist da ja im Grunde nur ein Saxophonist auf der Bühne, aber der wird durch den Computer dazu gebracht, mit sich selbst zu kommunizieren, zu sprechen, zu musizieren. Mit der Mithilfe natürlich des Komponisten, der da wahrscheinlich noch steuernd eingreift. Gut. Das ist jetzt aber praktisch nicht alles, was an diesem Tag stattfinden wird. Das ist richtig. So, wir können natürlich noch kurz in ein zweites Stück reinhören. Ja. Welches wollt ihr gerne hören? Es gibt ja, ihr habt ja einige